Hallihallo, mein Name ist Emel Alouche und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zum Campus Radio und zu unserer neuen Politikreihe. Wir wollen erreichen, dass ihr wisst, wie wichtig es ist, wählen zu gehen. Und aus diesem Grund heißen wir ganz herzlich willkommen Özlem Ünsal, die Landtagsabgeordnete der SPD. Hallo. Hallo Emel. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht fängst du erstmal an, etwas über dich zu erzählen, deinen Werdegang, deinen kurzen Blick in deinen Lebenslauf. Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für eure Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Ja, mein Name hast du schon von vornherein richtig ausgesprochen. Perfekt. Da geht mir immer das Herz auf. Özlem Ünsal, meinem Namen nach, kann man natürlich schon entnehmen, auch ich habe einen sogenannten Migrationshintergrund, bin aber schon sehr, sehr lange in Deutschland. Meine Eltern gehören zu der sogenannten ersten Gastarbeitergeneration, die in den 70ern nach Schleswig-Holstein eingewandert ist. Ja, und seitdem bin ich auch hier, Baujahr 74 und relativ neu in der Landespolitik, nicht neu im politischen Geschäft, aber neu in der Landespolitik. 2017 bin ich das erste Mal in den Landtag eingezogen, habe meinen Wahlkreis direkt gewonnen. Das ist Kiel-West, einer von drei Wahlkreisen, die wir alle direkt auch gewonnen haben in Kiel, und West ist eben meiner. Und im Landtag bin ich für meine Fraktion für unterschiedliche Themen zuständig, aber allem voran für Baupolitik, für bezahlbares Wohnen, eines meiner stärksten und wichtigsten Themen auch im Landtag. Gut, danke schön für die kurze Einleitung. Und das Thema, worum es heute geht, ist natürlich die Europawahlen. Ein Thema, was dieses Jahr sehr breit aufgefächert wird. Und zu Beginn möchte ich einmal dich fragen, welche Bedeutung hat Europa für dich bzw. für die deutsche und europäische Gesellschaft? Zu Beginn muss man, glaube ich, sagen, dass diese Europawahl nochmal eine ganz andere Bedeutung hat als die letzten, aus meiner Sicht, zumindest aus meiner Wahrnehmung, und damit eben auch zu einer Schicksalswahl wird. Für mich bedeutet Europa gesellschaftlicher Zusammenhalt, sozialer Frieden und das Einsetzen für gemeinsame soziale Rechte allem voran. Und was das genau heißt, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal näher zu. Genau. Und zu meiner nächsten Frage, was wollen Sie bzw. Ihre Partei für Europa erreichen? Was sind so die Eckpunkte, die wichtigsten Hauptaspekte? Da beziehe ich mich gerne mal auf einige Punkte. Das ist natürlich ein komplettes Programm. Auch wir haben natürlich ein Europawahlprogramm. Aber es gibt so besondere Marker. Dazu gehört für uns die Steuergerechtigkeit beispielsweise, der soziale Frieden, Mindeststandards, Gleichberechtigung, aber auch der Klimaschutz gehört zu unseren großen Zielen für die Europapolitik, die uns auch in unserer Ausgestaltung deutlich unterscheidet von den anderen Parteien. Dankeschön. Einmal dazu. Ich hatte mir euer Wahlprogramm einmal angeschaut und da wird, genau wie auch bei den meisten anderen Parteien, das Thema Frauen und Männer aufgegriffen. Guter Lohn, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wie soll das bewerkstelligt werden? Also, ich finde es ganz interessant. Das ist tatsächlich auch einer unserer Punkte. Aber ich finde auch die Entwicklung insgesamt, also auch auf nationaler Ebene, man mag ja glauben, in einem Staat wie unserem wäre das schon längst erledigt und schon ein Selbstgänger. In Deutschland ist nach wie vor auch die Gleichberechtigung in vielen Bereichen noch kein Selbstgänger. Du hast den Punkt genannt, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir beobachten in Deutschland, aber auch eben europaweit, dass Frauen oftmals weniger verdienen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz wichtiger Aspekt ist und vor allem auch die Zugangschancen nach wie vor nicht in gleichem Maße gewährleistet sind wie für die Männer. Das ist nicht nur ein nationales, sondern auch ein internationales Thema und damit auch ein Thema für die Europawahl. Und wie genau möchtet ihr da rangehen? Was sind so eure Punkte, wie ihr dagegen ankämpfen möchtet und wie ihr bewerkstelligt, dass etwas, was natürlich seit langem schon im Grundgesetz geschrieben steht, auch Realität wird? Naja, die Frage ist ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Konzepte. Zum einen, in Deutschland diskutieren wir über ein sogenanntes Paritätgesetz. Auch dieses Gesetz kann man im internationalen Kontext diskutieren. Und die Frage ist ja immer Recht und Praxisrelevanz. Auch da gibt es Bereiche, die dividieren leider auseinander. Und wir wollen natürlich diskriminierungsfreie Arbeitsplätze zum Beispiel sicherstellen. Und da braucht man Instrumentarien, Regelungen, die wir dann auch auf europäischer Ebene gestalten müssen. Vielen Dank. Dann einmal auch ein Thema, was vielleicht viele Studenten interessieren würde, zum Beispiel Erasmus. Das ist ja auch ein Thema, was in eurem Wahlprogramm beschrieben steht. Möchtest du dazu noch ein paar Worte äußern? Also insgesamt seid ihr uns unheimlich wichtig, nicht nur als Wählerinnen und Wähler, das seid ihr auch, aber allem voran auch, was die Grundwerte dieser Partei angeht, nämlich Freiheit, Solidarität, aber auch die Zukunft der jungen Menschen, zu denen auch Studentinnen und Studenten eben zählen, so sicherzustellen, dass sie eben die Freizügigkeit als Alltag erleben können. Dazu gehört natürlich auch der internationale Austausch und das Erweitern der Horizonte, die breite Palette der Möglichkeiten der Arbeitsplätze auch im europäischen Kontext wahrzunehmen und vieles mehr. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt für uns natürlich. Ein Punkt war zum Beispiel auch der einheitliche europäische Studentenausweis. Was hat es damit auf sich? Worin seht ihr eure Vorteile, beziehungsweise die Vorteile, die für uns Studenten sich mit sich ziehen? Ich glaube, man muss dieses Prinzip Europa, darf man nicht in Grenzen denken. Der Klimaschutz hört nicht vor unseren Grenzen auf. Der internationale Austausch hört nicht vor unseren Grenzen auf. Gleichberechtigung hört nicht vor unseren Grenzen auf. Gute Arbeit hört nicht vor unseren Grenzen auf. Und so muss man eben auch, wie gesagt, Instrumente schaffen, Grundlagen schaffen. Dazu gehört beispielsweise auch das Beispiel, das du gerade nennst. Und wieso sollten die Studenten euch ihre Stimme geben? Ich glaube, man muss zunächst einmal sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, egal welche demokratische Partei man wählt, erstmal grundsätzlich zur Wahl geht. Das ist ein Grundrecht. Dafür kämpfen Menschen in anderen Ländern mit ihrem Leben, ja, oder unter Einsatz ihres Lebens. Und wir haben dieses Recht, wir können gestalten. Und ich wünsche mir da auch, weiß, dass viele Studentinnen und Studenten engagiert sind, aber politische Partizipation ist unmittelbar ein Teil unseres Alltages und deshalb wünsche ich mir die Beteiligung an der Stelle. Warum die SPD wählen? Weil es einfach die älteste demokratische Partei in diesem Lande ist. Sie hat eine 150 Jahre sehr stolze Geschichte, die inzwischen auch schon über 150 Jahre alt ist, aber eine sehr stolze Geschichte mit vielen, vielen Errungenschaften für die Demokratie in unserem Land, mit wunderbaren Grundwerten, die es gilt, wirklich weiterhin aufrechtzuerhalten. Und ich finde, eine Partei wie diese ist im demokratischen Kontext eben auch mit diesen Errungenschaften so attraktiv, dass man sie nicht schwächen darf und schon gar nicht in schwierigen Zeiten, wie wir sie im Moment erleben, mit dem Rechtsruck, mit Populismus und vielen anderen Entwicklungen in Europa, die demokratische Kräfte außer Gefecht setzen wollen. Umso wichtiger ist es, dass man demokratische Parteien und vor allem sehr erfahrene demokratische Parteien wie die SPD auch am Leben hält. Und welche drei Aspekte meinst du, beziehungsweise bist du der Meinung, dass sie ausschlaggebend für die SPD sind? Also die Aspekte, wenn man an Wahlprogramm denkt, an Europa, einfach nochmal ganz kurz, knapp zusammengefasst. Wir sind eine Partei, die sich über ihre Programmatik definiert. Also wir arbeiten mit Inhalten. Natürlich arbeiten wir auch mit Gesichtern, die diese Inhalte authentisch verkörpern sollen. Dafür stehen wir, glaube ich, ganz viele in dieser Partei. Aber es ist eben auch eine Programmpartei, die sehr basisorientiert arbeitet, sich basisdemokratisch definiert. Deshalb bin ich beispielsweise in dieser Partei, weil ich sehr basisdemokratisch arbeite, dafür mich stark mache und aus basisdemokratischen Kontexten auch komme. Ja, ich glaube, das war ganz super zusammengefasst. Und ich glaube, auch ein wichtiger Punkt an der Stelle ist, wie du gesagt hast, dass es egal ist, welche Partei es ist, sondern es einfach die Hauptsache ist, überhaupt wählen zu gehen. Deswegen auch ein Appell an euch, geht wählen. Es ist eine wichtige Wahl für jeden von uns und besonders für uns Studenten, denn Europa ist unsere Zukunft und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, nochmal einen Blick in deine Partei zu werfen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe zu danken. Lasst uns gemeinsam die Demokratie stärken. Dankeschön.